Compañeras y compañeros, Genossen und Genossinnen, ich spreche heute hier für den Bloque Latinoamericano, für den lateinamerikanischen Block. Oh, Latinoamericano! Viva Venezuela! Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Natürlich zu einem traurigen Anlass, aber ein Anlass, der für uns genauso wichtig ist, für alle, die hier sind. Wir wollen erinnern an die Repression, die auf unserem Kontinent passiert. Die Repression, die dieselben Formen annimmt wie in allen anderen Ländern, mehr oder weniger, und trotzdem von besonderer Brutalität geprägt ist. Wir wollen erinnern an die Repression gegen alle sozialen, ökologischen, feministischen, revolutionären Bewegungen und Organisationen. Wir wollen erinnern an die Repression, die neokoloniale, imperialistische Unterdrückung der Länder und Völker Lateinamerikas, vor allem der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, der Armen, der Indigenen und der Afro-Latinas und Afro-Latinos. Und wir wollen erinnern an die Repression, die dafür da ist, ihre Ausbeutung und Entrechtung weiter aufrechtzuerhalten. Die Repression in unseren Ländern zwischen Hualmapu und Mexiko nimmt verschiedene Formen an. Form von Gefangennahme, von Mord, von Einschüchterung bis hin zur Androhung von militärischer Intervention, wie aktuell im Fall von Venezuela. Und wir wollen auch erinnern an die Geschichte deutscher Nazis, die nach Lateinamerika auswanderten nach dem Zweiten Weltkrieg, um dort die Nazi-Foltermethoden an die lateinamerikanischen Diktaturen weiterzugeben, die bis heute angewandt werden. Wir wollen erinnern an eine Geschichte von 500 Jahren Kolonialismus, Genozid, Vertreibung, Unterdrückung und Ausbeutung, die bis heute nicht aufgehört hat. Und wir wollen erinnern an den Widerstand dagegen, der bis heute weiterlebt. In den Knästen und in den Dörfern, in den Städten, in den Bergen und in den Steppen. Und wir können nicht die ganzen Namen unserer Gefangenen nennen, aber nur ein paar, damit sie hoffentlich davon mitbekommen, dass wir hier an sie denken und ihren Kampf weiterkämpfen. Wir wollen erinnern an die Gefangenen von Hualmapu, das besetzte Hualmapu, besetzt vom argentinischen und chilenischen Staat. Und dort insbesondere an Sergio Leviano Leviano und Machi Celestino Serafin Cordova Transito und die ganzen anderen Hunderte von Mapuche-Gefangenen, die nur dafür kämpfen, als Volk ihre Selbstbestimmung zu verwirklichen und das Recht auf ihr eigenes Land zu verwirklichen. Wir wollen erinnern an die politischen Gefangenen nach den Massenprotesten gegen die Wahlmanipulation im November in Honduras. Wir wollen erinnern, im Fall von Guatemala, an Abelino Chubgal, Maria Kukchok, zwei politische Gefangene, die gefangen genommen wurden aufgrund ihres Aktivismus für die Verteidigung ihres indigenen Territoriums und die Verteidigung der Natur. Wir wollen erinnern an den Fall von Milagro Sala in Argentinien, eine indigene Anführerin in den Piquetero-Straßenblockadenbewegungen und in der Organisation Tupac Amaru, die inhaftiert wurde für ihren unbeugsamen Widerstand gegen die soziale Ungleichheit in ihrem Land und vor 2 Monaten zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde. Und wir wollen erinnern an die über 600 Gefangenen der FARC in Kolumbien, die entgegen des Friedensvertrags mit der kolumbianischen Regierung Santos keinen Straferlass bekamen und bis heute im Gefängnis sitzen, seit 2016. Unter ihnen Jesús Santrich und Simón Trinidad, zwei Repressionsfälle von lebenslanger Haft ohne jegliche Beweise, nur durch fabrizierte Vorwürfe. Einer von beiden, Simón Trinidad, sitzt seit 14 Jahren angekettet in einer Zelle im ADX Florence Supermax Gefängnis in Colorado. Mit Anrecht auf lediglich 3 Stunden Sonnenlicht jeden Tag. Und es gibt viele weitere, deren Namen wir nicht kennen und die trotzdem für uns alle kämpfen. Für die Menschen in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, im Nahen Osten, in Palästina, genauso wie die Menschen hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und ich freue mich, dass wir heute hier sind. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch mehr werden. Und ich hoffe, dass die Genossinnen und Genossen irgendwann frei sind und mit uns gemeinsam hier die Freiheit genießen können. Vielen Dank. Ja! Latino, aguanta, que el mundo se levanta. Latino, aguanta, que el mundo se levanta. No somos todos, faltan los presos. presos. No somos todos. Faltan los presos. No somos todos. Faltan los presos. Muchas gracias. Gracias.